Auch Lebesjetnikow konnte allmählich ungeachtet seiner Gutmütigkeit seinen Stubengenossen und früheren Vormund Pjotr Petrowitsch nicht mehr leiden. Es kam unvermutet und beruhte auf Gegenseitigkeit. Trotz seiner Beschränktheit bemerkte Andrei Semjonowitsch allmählich, dass Pjotr Petrowitsch ihn beschwindelte und im Geheimen verachtete und dass er nicht der Mensch war, für den er ihn hielt. Er versuchte, ihm Fouriers System und Darwins Theorie darzulegen, aber Pjotr Petrowitsch begann nur noch mit größerer Herablassung zuzuhören und besonders in der letzten Zeit sogar zu spotten. Pjotr Petrowitsch dagegen begann instinktiv zu begreifen, dass Lebesjetnikow nicht bloß ein flacher und ziemlich beschränkter Mensch, sondern auch ein Aufschneider sei und dass er über keine bedeutenden Beziehungen in seinem eigenen Kreise verfügte, sondern sich nur mit fremden Federn schmückte. Mehr noch, dass er nicht einmal seine eigene Aufgabe, die Propaganda, ordentlich verstand, weil er zu konfus redete. Ein solcher aber konnte doch kein Enthüller und Ankläger sein. Nebenbei bemerkt ließ Pjotr Petrowitsch sich in diesen anderthalb Wochen, besonders im Anfang, bereitwilligst die merkwürdigsten Ansichten von Andrei Semjonowitsch andichten. Das heißt, er widersprach nicht und erwiderte auch nichts, wenn Andrei Semjonowitsch ihm zum Beispiel die Bereitwilligkeit zuschrieb, die künftige und baldige Gründung einer neuen Kommune irgendwo in der Kleinbürgerstraße zu fördern. Oder zum Beispiel Dunetschka nicht hinderlich zu sein, wenn es ihr bereits einen Monat nach der Hochzeit einfallen sollte, sich einen Geliebten zuzulegen. Oder auch seine künftigen Kinder nicht taufen zu lassen und dergleichen mehr. Pjotr Petrowitsch pflegte gegen solche Unterstellungen nicht zu widersprechen und ließ es zu, dass man ihn dafür lobte. Dermaßen angenehm war ihm jedes Lob. Pjotr Petrowitsch hatte an diesem Morgen einige 5%ige Staatspapiere gewechselt, saß nun am Tisch und zählte das Papiergeld und die Coupons nach. Andrei Semjonowitsch, der fast nie Geld hatte, ging im Zimmer auf und ab und redete sich ein, dass er diesen Haufen Geld gleichgültig und geringschätzig betrachte. Pjotr Petrowitsch aber hätte um nichts in der Welt geglaubt, dass Andrei Semjonowitsch so viel Geld gleichgültig sei, und jener wiederum dachte voll Bitterkeit, dass Pjotr Petrowitsch wirklich fähig sei, in dieser Weise von ihm zu denken und sich möglicherweise freue, ihn, seinen jungen Freund, mit den aufgebauten Päckchen von Banknoten zu reizen und zu verhöhnen, indem er ihn dadurch an seine Erbärmlichkeit erinnerte und ihm den zwischen ihnen bestehenden Abstand vor Augen führte.